Hey du. Hey du. Ja, du. Ich meine dich. Die Frau, die dich anspricht, bin ich. Nein, nein, denk nichts Verkehrtes. Ich will nichts von dir. Ich will dich nur kennenlernen. Darf ich das? Du weißt, wir beide sind hier ganz allein. Niemand sieht uns. Niemand stört uns. Du willst meinen Namen wissen? Warum? Ich weiß, wie du heißt. Das genügt doch. Ich setze mich jetzt zu dir. Ganz einfach so. Spürst du eigentlich die Spannung zwischen uns? Darf ich dir etwas sagen? Ohne viel drumherum. Du machst mich heiß. Merkst du nicht, wie erregt ich bin? Es pulsiert in meinen Schenkeln und im Unterleib. Ja, es kitzelt und prickelt bei mir. Bei dir auch? Du nickst? Du sagst ja? Es gefällt dir? Sag mir, möchtest du eine Frau haben, mit der du alles, was dir gerade einfällt, machen kannst? Und die auch alles mit dir macht? Verstehst du, was ich meine? Mit mir darfst du alles tun. Ich habe keine Hemmungen, keine Schamgefühle. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich tue alles, was du wünschst. Nein, du brauchst mir deine Wünsche nicht zu nennen. Ich errate sie. Und ich gebe mich völlig hin. Für dich. Ich will richtig scharf und heiß und unersättlich sein. Ich will lieben. Lieben, bis mir die Luft ausgeht. Und ich weiß, mit dir kann ich das erleben. Du bist stark und potent und fantasievoll, das sehe ich. Du bist erstaunt, weil ich so mit dir rede. Du, komm her. Komm doch näher. Du weißt doch genau, was mit mir los ist. Ich bin so heiß. Ich sag dir was. Ich bin schon etwas nass da unten. Und ich glaube, dass ich mich nicht mehr allzu lange beherrschen kann. Mein Slip wird mir eng. Du, zeig mir doch mal, was du zu bieten hast. Ich kann's nicht erwarten. Mach's auf. Warte, ich helfe dir ein bisschen. Dann geht's schneller. Hey, was sehe ich? Toll. Du bist ja mächtig in Form. Oh, du bist herrlich. Oh, ich möchte dich überall abschlecken. Ja, da erst recht. Und da. Ui, deine Haare da unten sind ganz hart. Sie stechen. Weißt du, du riechst unheimlich gut. Ja, so soll ein Mann riechen. Ja. Jetzt stehst du nackt vor mir. Und jetzt pass auf. Jetzt ziehe ich mich auch aus. Es dauert nur eine Sekunde. Aber schau genau hin. Ich mag, wenn du zuschaust. Na du? Wie findest du meine Figur? Zum ersten Male siehst du mich ganz nackt. Bin ich das, was du dir in deinen Träumen vorgestellt hast? Sieh mal, meine Brüste und die Brustwarzen. Sie sind ganz steif und hart. Fass sie an. Ja. Oh. Und du, schau mal hierher. Hier unten habe ich ganz dunkle Haare. und sie schimmern feucht. Eine nasse Muschi. Ja, ja. Fass mal an. Oh, oh. Und jetzt will ich zuerst bei dir. Du machst mich verrückt durch deine zurückhaltende Art. Komm. Na? So. Halt ganz still. Jetzt komme ich mit meinem Mund zu dir. Ich bin eine Expertin. Fühlst du das? Oh, meine Lippen umschließen dich fest. Und dennoch weich. Oh, ganz schön groß. Du zuckst und pulsierst. Ja, du darfst inzwischen meine Brüste massieren. Komm her. Ganz. Jetzt gleich will ich dich fühlen. Tief drinnen. Alles, was du hast, will ich haben. Komm, ich leg mich hin. Leg dich daneben. Komm. Komm, komm. Fang an. Mach mir's. Ja. Mach mir's. Ja. Mach mir's. Leg mal die Hand hier drauf. Spürst du das Zucken, das Zittern, das Pulsieren? Du, da brennt es und fließt tief innen. Oh, ja. Drück mit deiner Hand dagegen. Und jetzt... Reibe, reib da, am Eingang von meiner Muschi. Oh. Fühlst du die kleine Kuppe? Da musst du reiben. Mit dem Finger. So, ja. Oh. Das ist die Klitoris, der Kitzler, wie die Leute sagen. Wenn du mich da berührst, dann rieselt es mir wie... Oh, oh, wie Funken durch den ganzen Körper. Oh, oh, pass auf, ich komme über. Oh, oh, jetzt. Wir ganz ineinander und zusammen. Wir möchten uns ineinander eingraben, ja? Oh, oh, sag doch was. Oh. Gleich nochmal. Oh, du ziehst mir alle Nässe aus meiner... Oh, zwischen meinen Schenkeln tropft es. Komm her. Komm, ich will dich inwendig noch fester spüren. Ich bin so ungeduldig. Versenk dich noch tiefer. Du, ich will, dass dir einer oder zwei abgehen. Nein, noch mehr. Oh, lass mich machen. Ich bin zum Zerreißen gespannt. Oh, pass auf, du, ich stell mich hoch und dreh mich um, ja? Komm jetzt von hinten. Ja, du musst es mir machen, bitte. Oh, du bist so stark. Komm, stoß, ganz tief. Ja, ah, so. Oh, du lebst wie ein junger Gott. Wie machst du das? Oh, du kannst jede Frau so glücklich machen. Oh, halt mich fest. Mein Orgasmus kommt jetzt. Ich kann nicht. Ich will voll und gefüllt sein und richtig bemannt werden. Stoß zu. Es ist schön. Dein Glied ist so hart und wird immer noch stärker. Ich lege mich jetzt mal anders hin. Und dann machst du es mir von der anderen Seite und machst es mir ganz tief rein. Ja, jetzt. Komm. Oh, ich glaube, mir kommt es schon wieder. Oh, vorsichtig. Nein. Nein, nimm keine Rücksicht. Und stoß einfach drauf los. So eine Vagina ist gar nicht so empfindlich. Sie ist ja dazu da und hält eine Menge aus. Kitzel noch ein bisschen mit dem Finger und stoß zu. Ja. Oh, du bist der Größte und der Beste. Du hast Mumm. Du kannst Frauen glücklich machen. Himmel, bist du potent. Oh, du nimmst mich ran. Oh, du dehnst mich auseinander. Ich halte das nicht aus. Was? Du kommst. Es steigt dir hoch. Oh ja. Ja. Oh, du zuckst. Stoß nochmal. Und dann. Jetzt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, ich zucke mit und verenge mich noch mehr. Ich presse mich entgegen. Oh, Himmel, es kommt und es kocht. Oh, es ist so heiß. Es ist heiß und gut. Ich spüre es da drin. Wer sagt, eine Frau würde das nicht spüren, der lügt. Ich spüre es. Und ich sehe es an deinem Gesicht. Du. Hey, du. Es war schön mit dir. Es war gut, dich zu haben. Dankeschön. Du.